In der Vereinigten Partei der Sozialisten Syriens wurde jüngst das Gedenkkomitee für den großen Präsidenten Kim Il-sung und in Kuwait das Gedenkkomitee für den Präsidenten Kim Il-sung gebildet. Die Komitees beschlossen, vom 16. Juni bis zum 10. Juli die politischen und kulturellen Veranstaltungen zur Lobpreisung des edlen revolutionären Lebens und der unsterblichen Verdienste von Kim Il-sung zu organisieren. Und jüngst wurde das bangladeschische Gedenkkomitee für den Präsidenten Kim Il-sung gegründet.